Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüße ich euch, Markus, ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Es ist der dritte Mittwoch im Monat, Zeit wieder also für Radioaktiv Berlin. Wir waren ein wenig auf Berlins Straßen unterwegs. Und wir haben die Uri Jalloh-Gedenkkundgebung an seinem 16. Todestag vor der sachsen-anhaltinischen Landesvertretung mitverfolgt. Davon werdet ihr was hören. Wir haben uns mit mieteren Protesten in Neukölln beschäftigt. Die Hermannstraße 48 hat sich organisiert gegen ihren Rausverkauf, Rausschmiss durch eine finanzkräftige Immobilienfirma. 140 Mieterinnen und Mieter haben sich dort zusammengetan und kämpfen dafür, das Haus selbst zu übernehmen. Und wir schauen, wie so oft in dieser Sendung, über den Atlantik. Ein Beitrag von Mumia Abu-Jamal über seinen Mitgefangenen Russell Maroon Schultz, einen der ältesten schwarzen politischen Gefangenen der USA. Er sitzt seit fast 5 Jahrzehnten in den Gefängnissen des US-Bundesstaates Pennsylvania. Er leidet an Krebs und hat Covid-19 jetzt gerade überlebt und muss dringend freigelassen werden. Die näheren Umstände wird uns Mumia hier in der Sendung berichten. Bevor wir mit all dem anfangen, ein wenig Musik. Ich wünsche gute Unterhaltung. Alan Bluford, they shot him. Ken Chamberlain, they shot him. Kendrick McDade, they shot him. Derry Simmons, they shot him. Bo Morrison, they shot him. Wendell Allen, they shot him. Justin Sipp, they shot him. Scared rappers, be quiet. Scared preachers, be quiet. Scared leaders, be quiet. You in the presence of warriors. I said scared rappers, be quiet. Scared preachers, be quiet. Scared leaders, be quiet. You in the war with your face, boy. You can't call this a race war, cause we the only ones that got hate for to get shot down when the gays war. But we always willing to take more from Emmett Till on that lake floor to Trayvon, Rakia, boy, Mumia, and Troy. Yes, we destroy some public enemy. Y'all bring the noise. Marissa Alexander, they locked her. Jasmine Thaw, they shot her. They keep trying to kill us, but they never get indicted. Our people crying loud, but these scared rappers stay quiet. And if we don't get justice, do we need to start a riot, huh? Do we need to start a riot? Need to start a riot? Do we need to start a riot? Need to start a riot? Do we need to start a riot? Need to start a riot? Do we need to start a riot? Need to start a riot? In 92, them riots blew. Peace treaty, ray and ice with blue. And now lay the Crips and the power rules. Put aside the fuse and start riding true. To the end, no, I was behind the two. The police came in to divide the crews. They steal a homie's car, then drive it through. Another gang soot, then fire the two. Our unity is our biggest weapon. When I ask the question, you feeling threatened. But imagine a child being killed for less than 45 days for the killers arrested. Mad at me, cause I'm giving a message. But if we can get killed by Zimmermans, and they can get off cause of privilege, then are we really citizens? Get beaten to death, you an immigrant. Go back to your countries and send them in. They call us monkeys, say we ignorant. So if we get killed, they don't give a shit. Now what would you do if you was living this? To protect your kids from this. If your child got killed, would you live with it? Would you slit your wrist? Would you get the fifth? Would you care about the job or your benefits? If they said they murderer was innocent, no judge, no trial, no sentences. And you saw how foul this system is. But they keep telling us to be patient. They keep telling us to keep waiting. They keep telling us that we hating, and when we kill cause we black, that we racist. Hal Morgan, they shot him. Then for 40 years they locked him. They keep trying to kill us, but they never get indicted. Our people crying loud, but these scared rappers stay quiet. And if we don't get justice, do we need to start a riot, huh? Do we need to start a riot? Need to start a riot? Do we need to start a riot? Need to start a riot? Do we need to start a riot? Need to start a riot? Do we need to start a riot? Need to start a riot? Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Am 7. Januar jährte sich zum 16. Mal der Todestag von Uri Jalloh, zu Tode gekommen in einer Dessauer Polizeizelle. Höchstwahrscheinlich von Beamten dort ermordet, aber die Umstände, die harren immer noch der Aufklärung. Es gab eine Kundgebung in Berlin an diesem Tag vor der Landesvertretung des Landes Sachsen-Anhalt, nah an einer S-Bahn-Station, wie ihr gleich hier an den O-Tönen hören werden könnt. Und wir haben mal exemplarisch zu der Arbeit die es immer wieder geleistet wird von Angehörigen und unabhängigen Initiativen, um eben solche Fälle von rassistischer und oft tödlicher Polizeigewalt nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wir haben dazu mal einen Beitrag dokumentiert, und zwar von der Kampagne Death in Custody. Wir hören jetzt einen Ausschnitt davon. Der Uijalo, der vor nunmehr 16 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte. Laut offiziellen Behördenangaben soll er sich selber angezündet haben, obwohl er auf einer feuerfesten Matratze lag und an beiden Händen gefesselt war. Nur dank der hartnäckigen Recherchearbeit der Initiative im Gedenken an Uijalo wissen wir heute, dass er von Polizisten ermordet und verbrannt wurde. Sie wollten vertuschen, dass er bis zum Schädelbruch misshandelt wurde. Bis heute sind die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die Aufklärung wird systematisch verhindert. Der grausame Tod von Uijalo ist kein Einzelfall. In Deutschland sterben immer wieder People of Color, schwarze Menschen und andere rassistisch unterdrückte Menschen in Gewahrsamssituationen. Sie sterben bei Festnahmen, in Gefängniszellen, in Abschiebehaft. Sie werden erschossen, zu Tode geprügelt, brutaler Brechmittelfolter unterzogen oder bei der Abschiebung tödlich misshandelt. Durch unsere Recherche wissen wir von 180 solchen Todesfällen seit 1990. Allein im Jahr 2020 sind uns 12 Todesfälle bekannt, davon 3 in Berlin. Weil es hierzu keine offizielle Statistik gibt, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Das macht es dem Staat leicht, Probleme mit Rassismus zu vertuschen. Unter denen, die 2020 in Gewahrsam ums Leben kamen, war Ferhat Mayouf. Er starb am 23. Juli letztes Jahr bei einem Brand in seiner Zelle in der JVA Moabit. Mitgefangene berichten, dass er nach Hilfe gerufen hat. Doch niemand hat reagiert, auch nicht auf die Rufe anderer Gefangener, die auf ihn aufmerksam machen wollten. Als die Tür schließlich geöffnet wurde, war Ferhat bereits tot. Die JVA Moabit widerspricht diesen Aussagen, behauptet, es hätte keine Hilferufe gegeben. Sie sieht im Tod von Ferhat Mayouf einen Fall von dem sogenannten Suizid. Wir sagen, es gibt keinen Suizid im Knast. In einer totalen Institution kann es keinen freien Willen zur Beendigung des eigenen Lebens geben. Außerdem wissen wir von Uijalo, von dem Fall, dass offiziellen Behauptungen über angebliche Suizide nicht geglaubt werden darf. Was im Gewahrsam passiert, entzieht sich äußerer Kontrolle, besonders in Polizeizellen und Gefängnissen. Das hat zur Folge, dass nach Todesfällen Polizei und Wachpersonal entscheiden können, was über das Geschehene berichtet wird. Die Behörden setzen alles daran, Versäumnisse und Verbrechen von Bediensteten des Staates zu vertuschen und Ermittlungen zu verschleppen oder einzustellen. Das schützt TäterInnen in Uniform. Um etwas gegen diese Zustände zu unternehmen, hat sich 2019 die Kampagne Death in Custody gegründet. Sie ist ein breites Bündnis aus antirassistischen, Anti-Knast- und Antirepressionsgruppen. Als Kampagne fordern wir die lückenlose Aufklärung der Todesfälle und dass der Staat, die Justiz, die Polizei und alle anderen beteiligten Behörden und Einzelpersonen zur Verantwortung gezogen werden. Das Töten und Sterben muss aufhören. Jede Person ist eine zu viel. Wir sind weder die Ersten noch die Einzigen mit solchen Forderungen. Dass der Name von Uijalo nicht vergessen wurde, liegt allein an der kontinuierlichen Arbeit der gleichnamigen Initiative. Ohne sie wäre der Mord medial als Suizid durchgegangen. Trotzdem wurde bis jetzt nur der Dienstgruppenleiter verurteilt und das auch nur wegen fahrlässiger Tötung. Auch an den Namen Laie Condé erinnern wir uns heute nur, weil es eine Initiative gibt. Ihr hörtet einen Redebeitrag der Kampagne Death in Custody, die sich mit den Fällen rassistischer und oft tödlicher Polizeigewalt auseinandersetzt und beschreibt, was getan wird, damit diese Fälle nicht in Vergessenheit geraten und damit sich endlich ein öffentlich-kritisches Bewusstsein dagegen bildet. Trouble unfolds. For the trials of today, I'm no true. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Am vergangenen Samstag, den 16. Januar 2021, versammelten sich weit über 300 Menschen in Neukölln auf der Hermannstraße vor der Hausnummer 48. Beide Fahrspuren waren irgendwann mit Menschen- und Sicherheitsabstand zueinander bevölkert. Dort war eine Kundgebung und der Anlass ist ein sehr trauriger, den sehr viele Menschen in Berlin gerade erleben. Ihr Haus wurde verkauft und es gibt Absichten, wahrscheinlich das in Privateigentum umzuwandeln, Mietwohnungen und Mietverhältnisse, die zum Teil seit vielen Jahrzehnten bestehen, auch für Gewerbe. Was da los ist, das hört ihr gleich ausführlich von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Hermannstraße 48 selbst, denn sie haben viele Pläne und auch Forderungen an den Bezirk und sie sind recht gut organisiert. Ca. 140 Mieterinnen und Mieter haben sich dort zusammengetan. Doch bevor ihr das hört, hört ihr einen Redebeitrag der Initiative Kein Haus weniger, die was Grundsätzliches zu einem Berliner Immobilienmarkt und der notwendigen Gegenwehr von Mieterinnen und Mietern, also von uns allen, dagegen zu sagen hatte. Sehr interessant, hört selbst. Ja, liebe KämpferInnen für eine soziale Stadt für alle, liebe Hausgemeinschaft der H48, ich bin Lorena von 23 Häuser sagen Nein. Nein, da haben wir damals gesagt zu Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen, das wisst ihr alle, börsennotiertes Immobilienunternehmen und eine der größten Player auf dem deutschen, aber vor allem Berliner Immobilienmarkt. Im Mai 2020 ist Deutsche Wohnen in den DAX aufgestiegen und einen Monat später hat Deutsche Wohnen unsere Häuser gekauft, 23 an der Zahl. Das betraf 400 Wohnungen, 1000 MieterInnen und ungefähr 40 Kleingewerbe. Wir haben aus ganz vielen Gründen Nein gesagt. Deutsche Wohnen ist in dieser Stadt natürlich bekannt dafür, nicht die beste Vermietungspraxis an den Tag zu legen und durch hohe Marktanteile auf dem Berliner Immobilienmarkt natürlich auch Preistreiberin zu sein bei der Mietpreisentwicklung. Und auch, weil gerade der Aufstieg in den DAX und nicht wirklich Großes prophezeit hat, haben wir uns zusammengetan. Erst in den einzelnen Häusern, dann zusammen als Initiative mit ganz klarer politischer Agenda. Und so geht es auch ganz, ganz vielen hier in der Stadt und so geht es auch euch. Ihr steht nicht machtlos da und denkt so, ja gut, wird unser Haushalt verkauft, wir informieren uns dann nicht und was auch immer. Sondern ihr organisiert euch, ihr seid sowieso schon organisiert, aber ihr organisiert euch weiter, ihr trommelt in der ganzen Stadt zusammen, sucht gemeinsame Lösungen und bewegt euch sogar auf die Vermieterin zu mit einem Kaufangebot, was schon echt wirklich eine Nummer ist, dass das ausgeschlagen wird, ist ziemlich krass. Also wir haben das gezeigt, alle anderen Mietenproteste haben es gezeigt, ihr zeigt es und alle anderen, die noch kommen werden, und da werden noch einige kommen, wir akzeptieren das nicht einfach, was in dieser Stadt passiert. Wir wehren uns, wir ergreifen unser Wort, wir erheben unsere politische Stimme und wir ermächtigen uns selbst und werden immer lauter und werden auch immer größer, quasi als Bewegung, weil wir die rebellische Stadt sind und mit uns legt man sich nicht an. Und das muss auch so sein. Zusammen sagen wir nicht nur Nein zu Deutsche Wohnen, zu Akelius, zu Heimstaden, zu Piers Global, zu wem auch immer euer Haus gehört, gehören wird hoffentlich nicht euch, wer auch immer kaufen möchte, sondern wir sagen ganz allgemein Nein zum Wohnen als Ware und als Spekulationsgut. Und solange dieser politische Wandel nicht eingetroffen ist, solange streiten wir für Großflächenkommunalisierung, für Wohnen in Selbstverwaltung und damit auch für Wohnen als Grundrecht, als wichtigstes Gut des Allgemeinwohls und auch als wichtigste Basis unseres individuellen Lebens, das leider immer noch nicht selbstverständlich geschützt ist, wie wir dieser Tage ganz besonders sehen, wenn Menschen immer noch in Massenunterkünften untergebracht sind und dort am wenigsten vor Corona geschützt sind, wenn Menschen immer noch auf der Straße leben müssen und dort sterben und wenn dieses hochbeschworene Homeoffice letztlich einfach nur ein Privileg ist für alle Menschen, die geschützt leben können. Wohnen und Mieten ist der Teil des Lebens, in dem wirklich am wenigsten Umverteilung stattfindet. Erst vor kurzem, also mit der ganzen Enteignungsdebatte in dieser Stadt, hat man diese Eigentumsverhältnisse mal in Frage gestellt. Die Besitztümer an Immobilien und Grund. Und warum ist das so wichtig? Im Gegensatz zu diesem klassischen Arbeitskampf der ArbeiterInnenbewegung, wo die Frage, wem gehören eigentlich die Produktionsmittel und wie verkaufen wir unsere Produktivkraft, die immer dort gestellt wurden, haben wir das lange als gegeben hingenommen, dass jede Immobilie, jede Wohnung und ganz grundlegend jedes Stück Boden in diesem Land irgendwem gehört. Wir fragen uns ständig, wem gehört die Stadt? Aber wir müssen auch mal fragen, wem gehört eigentlich der Boden? Das mag eine komische Frage sein, aber die ist wichtig. Warum ist diese wichtig? Weil uns dann mal auffällt, wie die Besitztümer verteilt sind und wie die Eigentumsverhältnisse in dieser Stadt verteilt sind und wie sie unser aller Leben bestimmen. Wer auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt sein Auto abstellt, ohne einzukaufen, darf doch abgeschleppt werden, denn der Parkplatz gehört irgendjemandem. In Bahnhöfen und in Shopping-Malls, auf Wiesen und Wäldern gelten Benimmregeln und Verbote, die im Wesentlichen der festlegt, dem dieses Stück Land gehört. Wir können nicht an einem Spreeufer sitzen, weil da Bürogebäude vorgebaut sind. Und wir dürfen ein Stück Strand an einem See von einer Villa oder einem Hotel nicht begehen, weil irgendjemand das mal erworben hat. Das Dogma des Privateigentums an Grund und Boden beherrscht unbemerkt unseren Alltag. Und so richtig absurd wie die Erkenntnis, wenn man sich die Geschichte des Grundeigentums anschaut. Sobald die Menschen sesshaft geworden sind, haben sie sich zur Selbstversorgung ein Stück Land geholt, ein Haus in die Mitte gesetzt und ja, das war's. Ein bisschen Tauschhandel betrieben. Aber dann kamen halt eben noch andere Menschen, die sich aus irgendeinem Grund zu was Höherem befähigt sahen, als nur zu Ackerbau. Und die wurden zu Unterdrückern und gingen zu diesem Stück Land hin und sagten, das ist jetzt mein Stück Land, gib mir was von deinem Ertrag ab, sonst hau ich dich kaputt. Und so langsam aber sicher schälen sich so Machtverhältnisse raus und Hierarchien, dinghaft gemacht am Bodenbesitz. Und die Geschichte des Aufteilens von Grund und Boden ist eine Geschichte von Herrschenden und Beherrschten. Und so setzt sich die Geschichte auch heute noch fort. Und da diese Geschichte so unglaublich alt ist und wir es einfach nicht anders kennen, nehmen wir das als gegeben hin, dass jedes Stück Land irgendjemandem gehört und dieser jemand darüber verfügen kann. Heute ist die Geschichte des Eigentums immer noch eine Geschichte von Herrschenden und Beherrschten. Und wir finden sie in diesem Fall wieder als VermieterInnen und MieterInnen. Und diese Frage von Macht ist immer noch relevant, denn wer den Boden besitzt, kann bestimmen über das Leben der Menschen, die dort leben, wohnen, arbeiten. Die EigentümerInnen, die besitzen. Und mehr tun sie nicht, um ehrlich zu sein. Sie besitzen und sie verdienen daran. Und da wir verdammt nochmal im Kapitalismus leben, kann man diesen Boden auch vermarkten. Eine Brache ist eine Brache. Und sie bleibt auch eine Brache, wenn man sich 20 Jahre lang dazu entscheidet, nichts dort zu machen. Trotzdem passiert Folgendes. Liegt diese Brache in Friedrichshain-Kreuzberg? Und hat der Eigentümer diese Brache im Jahr 2010 gekauft, so konnte er sie im Jahre 2019 mit einer Wertsteigerung in 9 Jahren, mit einer Wertsteigerung von 1587% weiterverkaufen. Leistungslos. Besitz führt zu mehr Besitz. Und das ist das Problem. Und bis heute hat sich dieser Fetisch vom Privateigentum überall in unserer kapitalistischen Gesellschaft manifestiert. Eigentum lässt sich monetarisieren. Eigentum befähigt zu verdienen am Leben anderer Menschen, die von diesem Eigentum abhängig sind. Ob im Alltag, in den Fabriken oder in der Pandemie durch die Pharmaindustrie oder eben in solchen Mietverhältnissen. Die Hierarchien von Reichen und Abhängigen bestehen und sie bleiben auch bestehen, wenn wir nicht endlich umdenken. Gerade einkommensschwache MieterInnen zahlen in dieser Stadt auch mal 40 oder mehr Prozent ihres Nettoeinkommens. Die Mietenbelastung ist super hoch. Politisch sagt man ja, sie sollte ja nicht mehr als 30% sein. Aber auch 30% ist unfassbar absurd. Das ist fast ein Drittel dessen, was ich verdiene, um Geld zu verdienen, nach Hause zu kommen, dort Reproduktionsarbeit zu leisten, um am nächsten Tag wieder fähig sein, arbeiten zu gehen, um davon wieder ein Drittel für die Miete abzugeben. Es ist einfach wirklich absurd. Und deswegen stellt Wohnen noch immer noch so ein unfassbar krasses Armutsrisiko dar, gerade für ältere Menschen und gerade für armutsgefährdete Menschen. Und deswegen sollte Wohnen auch endlich, und jetzt schließe ich den Bogen, der Teil sein, in dem am allermeisten Umverteilung stattfindet und endlich neue Konzepte unterstützt werden, wie ihr das zum Beispiel vorschlagt. Das Dogma des individuellen oder unternehmensbasierten Privateigentums endlich überwinden und hinkommen zu einem kommunalen, genossenschaftlichen, selbstverwalteten, gemeinschaftlichen, solidarischen Konzept von Wohnen. Weg vom Mieten für die Portemonnaies der InvestorInnen im Immobilienunternehmen, Briefkastenfirmen und auch nicht für die AnlegerInnen, hin zu einem Wohnen in solidarischer Gemeinschaft. Und zu unserem gemeinsamen Kampf gehört noch eine andere Sache. Wir MieterInnen können auch die Verantwortlichen benennen. Es sind seitens der Politik wahnsinnig viele Fehler passiert, das ist kein Geheimnis. Wenn wir aber diese Fehler benennen können, dann können die ehrlicherweise auch irgendwann mal behoben werden. Und das fordern wir MieterInnen ein. Schützt endlich die Interessen eurer Stadtbevölkerung und nicht die der InvestorInnen, wie jetzt Giffey und Saleh herzlich willkommen zu den InvestorInnen sagen. Das sind nämlich die, die Kieze, die Sozialräume, die politischen Freiräume und die Projekträume, die Kleingewerbe und eigentlich das ganze Leben dieser Stadt als Renditeobjekt verstehen und so bislang auch ungebremst nutzen konnten. Vor 30 Jahren fing die große Kapitalisierung des Wohnungsmarktes an, die Finanzialisierung, massenhafte Immobilienunternehmen aus städtischer Hand in private übergeben für einen Apfel und Ei, weil das Land halt irgendwie Geld brauchte. Man hat Wohnung und Boden also dem freien Markt übergeben und ja, Marktmechanismen, die kennt ihr alle, wie sie wirken. Jetzt sehen wir das, steigende Mieten, ständige Hausverkäufe, vor denen einfach berechtigte Angst bestehen. Und der öffentliche Sektor des Wohnungsmarktes hier in Berlin ist immer noch mit knapp 30% wesentlich unterlegen unter den 70%, die in Bestandswohnungen noch in privater Hand liegen. Das muss sich endlich ändern. Und das heißt, wenn 70% noch in privater Hand liegen, dann kann dort ungehindert verkauft werden, wenn der kleine Eigentümer oder der private Investor den Berliner Immobilienmarkt nicht mehr für rentabel hält. Oder dann denkt er, dann gehe ich nach Leipzig oder Frankfurt, da gibt es keinen Mietendeckel. Und wer kauft denn dann eigentlich? Der mit dem besten Angebot. Und wer macht das beste Angebot? Der sich vom Kauf die meiste Rendite verspricht. Und wie kommt er zu dieser Rendite? Logischerweise, indem er aus der Immobilie alles rausholt, was geht, als sei das eine Ressource, die man ungehindert abbauen könnte. Von den Konservativen und von den Neoliberalen hört man immer, ja, beschwert euch doch nicht, Berlin ist ja nicht London oder Paris. Ja, das soll auch nicht so sein, verdammt nochmal. Und deswegen werden wir Menschen ja auch alle laus und stehen zusammen. Ja, aber leider ist es noch so, dass Berlin ein verdammt schöner, attraktiver Ort für Anlegerinnen ist. Man gibt Geld in eine Immobilie, man wartet kurz und kann fast leistungslos irgendwann das Doppelte, das Dreifache an Gewinn abschöpfen. Und das ist auch möglich, weil es keine politische Handhabe gibt. Man kann sich ungehindert breit machen. Klar, die eine oder andere Immobilie wird mal kommunalisiert per Vorkaufsrecht und landet nicht in den Händen der InvestorInnen. Im Gegensatz, es ist aber da leider ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es muss in Massen kommunalisiert werden. Je mehr Wohnungsbestand und Boden wieder in den Händen des Landes ist, desto mehr, oder in Selbstverwaltung, desto mehr Souveränität können die Bezirke auch wieder über die Stadtentwicklung vor Ort haben und damit auch für die Miet- und Immobilienpreisentwicklung. Und da sind wir uns alle einer Meinung und deswegen wird jeder einzelne Mietenkampf wird zu einer großen Bewegung. Wir werden immer mehr, weil wir alle ähnliche Kämpfe ausfechten und wir denken alle, je kleiner der freie Wohnungsmarkt, desto geringer die Probleme mit den Mieten. Und noch ist es so, wer kaufen will und Profitinteressen verfolgt, der kann das auch ungehindert tun. Aber wir alle gemeinsam, deswegen stehen wir hier, deswegen stehen wir vor dem nächsten Haus und vor dem übernächsten Haus, wir sind weiter rebellisch, denn eines Tages wird sich das ändern. Denn, liebe Investorinnen, legt euch nicht mit Berlin an. Wir verdrängen die Verdränger. Ich wünsche euch viel Erfolg, auch im Namen meiner ENI viel Erfolg für euren Kampf. Ihr schafft das schon, Solidarität. Vielen Dank. Wir holen uns und dann nimmer lang. Das ist unser Haus. Radioaktiv Berlin hier mit Eindrücken aus Neukölln vom vergangenen Wochenende auf der Hermannstraße. Als nächstes hört ihr einen Beitrag der Hermannstraße 48, die gerade verkauft wurde, die Privatisierung bzw. das Umwandlung in Privateigentum droht. Los ging's mit einer Gedenkminute für Marco, einen Obdachlosen, der wenige Tage vorher um die Ecke auf der Straße zu Tode gekommen ist. Einige Leute aus der H48 kannten ihn und die Tatsache, dass Markus jahrelang auf der Straße lebte, hat sehr wohl damit zu tun, wie in dieser Gesellschaft mit Wohnraum und mit Menschenleben umgegangen wird, vor allem mit Menschen, die auf Druck von Rassismus, Ableismus und anderen Diskriminierungen marginalisiert werden. Also wollen wir heute gerne mit einer Schweigeminute anfangen, um ihn zu gedenken. Jetzt hier mit euch zusammen. Bei extremer Kälte standen über 300 Menschen, es kamen eigentlich permanent welche dazu, auf der Hermannstraße, gedachten eine Minute lang schweigend Marco und dann begann der Redebeitrag aus der Hermannstraße 48. Hallo NachbarInnen! Hallo Schiller-Kiez, hallo Neukölln. Wow, ich bin ganz gerührt, dass ihr so zahlreich heute hier seid, um uns zu unterstützen. Ihr fragt euch, was ist hier los? Gentrifizierung ist hier los. Unsere Vermieterin hat unsere Häuser, die H48, kurz vor Weihnachten letzten Jahres an SpekulantInnen verkauft. Vielleicht war der Plan, dass uns ein Besitzerinnenwechsel zu den Feiertagen und während einer Pandemie handlungsunfähig macht. Das ist absolut nicht der Fall. Wie viele andere Betroffene setzen wir uns zur Wehr. Denn wir wissen, was sonst folgt. Luxussanierung, Mieterhöhung und letzten Endes Verdrängung. Wenn nötig, mit militarisiertem Polizeieinsatz durchgesetzt. Dieses Vorgehen können wir seit Jahren im gesamten Schillerkiez, ja in ganz Berlin beobachten. Erst letztes Jahr hat die rot-rot-grüne Regierung durch ein riesen Polizeiaufgebot die seit 35 Jahren bestehende Kiezkneipe Syndikat für die Milliardärsfamilie Piers Klobel geräumt. Aktuell wird allein in Neukölln für 9 Häuser Vorkaufsrecht vor InvestorInnen geprüft, da ihre BewohnerInnen von Verdrängung bedroht sind. Der massive Einsatz von Staatsgewalt für die Umsetzung von Verdrängungen und Zwangsräumungen macht deutlich, unser Recht auf Wohnraum ist hier weniger wert als die Profitinteressen Einzelner. In der H48 leben und arbeiten über 140 Menschen und das teilweise seit Jahrzehnten. RentnerInnen, StudentInnen, Kinder, Lohnarbeitende und Arbeitslose, Selbstständige, KünstlerInnen und HandwerkerInnen. Ein typischer Neuköllner Kiezquerschnitt also. Hier leben Flint-Personen, sprich Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nichtbinäre und Transpersonen und BIPOC, Black Indigenous People of Color. Menschen, die behindert sind und von der Gesellschaft behindert werden, sowie Menschen, die sich eine Mieterhöhung schlichtweg nicht leisten können. Besonders prekär ist die Situation für die meisten Menschen im Fabrikgebäude, im zweiten Hinterhaus. Vor 40 Jahren galt dieser Bezirk als unattraktiv. Die Eigentümerin konnte froh sein, überhaupt Mietende zu finden. Sie ließ die meisten Menschen von uns im Fabrikgebäude 40 Jahre lang wissentlich mit Gewerbemietverträgen wohnen. So konnte sie ohne die Investition in einen Umbau zu Wohnraum Profit machen. Für uns bedeutet das, wir leben seit 40 Jahren in prekären Mietverhältnissen. Kein Kündigungsschutz, kaum Rechte, kein Anspruch auf Reparaturen in den Wohnungen. Auch der kürzlich beschlossene Mietendeckel gilt für uns nicht, da dieser nur bei Wohnmietverträgen greift. Genauso wie die Wohnenden bangen deswegen auch die Gewerbetreibenden, also Holzwerkstatt, therapeutische Einrichtungen im Fabrikgebäude um ihre Existenz, da sie sich die bevorstehende ungebremste Mietsteigerung durch die SpekulantInnen nicht leisten können. Die meisten Wohngemeinschaften haben sich ihre Wohnungen, sprich Wände, Küchen, Bäder selbst gebaut. Jetzt sollen wir, die in den Häusern leben, arbeiten, sie reparieren und renovieren, der kapitalistischen Verwertungslogik weichen. Zur H48 gehört auch der emanzipatorische, selbstverwaltete Projektraum, der für 15 politische Gruppen ein Ort für feministische, antirassistische und antifaschistische Arbeit und Vernetzung ist. Er ist ein unkommerzieller, kultureller Ort für Theaterproben, Kinoabende, Tresen, Küpas, Lesekreise und Nachbarschaftstreffen. Es ist ein Ort, der verkörpert, was einen sozialen Kiez ausmacht: Gemeinschaft und Solidarität. All diese gewachsenen Strukturen fallen weg, wenn unsere Häuser luxussaniert und wir verdrängt werden. Durch explodierende Immobilienpreise kann unsere Vermieterin heute ein Vielfaches an Gewinn mit unserem Wohnraum machen. Die Mieten in Neukölln sind in den letzten 10 Jahren um 146% gestiegen. Wie kann es sein, dass reiche Einzelpersonen über den Wohn-, Arbeits- und Lebensraum von 140 Menschen bestimmen? ganz ehrlich, was jetzt passiert ist, überrascht uns nicht. Im Gegenteil, wir haben es kommen sehen. Deshalb haben wir bereits 2018 den Verein Hermannshöfe e.V. gegründet. Unser Ziel war, die Häuser selbst zu kaufen, um sie dem Immobilienmarkt dauerhaft zu entziehen. Als Verein haben wir der Eigentümerin Anfang 2020 ein solides Kaufangebot gemacht. Unser Kaufangebot umfasste einen Finanzierungsplan, vorläufige Zusagen für Kreditvergaben durch Banken und ein Unterstützungsschreiben von Jochen Biedermann sowie des Mietshäuser-Syndikatsprojekts Zossener Straße 48. Der Kauf durch den Verein hätte in Kooperation mit dem Mietshäuser-Syndikat stattgefunden und langfristig bezahlbare Mieten für die jetzigen BewohnerInnen garantiert. Die Eigentümerin lehnte das Kaufangebot im Juni 2020 ab. Sie will nicht an die Menschen verkaufen, die hier leben, sondern an InvestorInnen. Wir können das nicht fassen. Wir sind nur ein kleines Beispiel für den Gesamtausverkauf unserer Stadt. Aber wir sind nicht bereit, diese Stadt, unseren Kiez oder unsere Gemeinschaft aufzugeben. Da wir im Milieuschutzgebiet liegen, haben wir die Chance, den Verkauf über das Vorkaufsrecht zu stoppen. So kann es gelingen, dass die Häuser in die Hand gemeinwohlorientierter Dritter gelangen. Unser Prozess ist nervenzehrend und mit sehr viel Arbeit verbunden. Und die Zeit ist extrem knapp. Aber die bereits gut vernetzte Mieterinnengemeinschaft rückt jetzt noch enger zusammen. Was wir in den vergangenen Wochen bereits alles auf die Beine gestellt haben, stimmt uns hoffnungsvoll. Unser Ziel ist es, dass wir alle bleiben können. Niemand weicht den SpekulantInnen. Ja, soweit das Problem in der Hermannstraße 48 in Neukölln. Sie sind längst nicht das einzige Haus, was mit dieser Problematik der Umwandlung in Eigentumswohnungen betroffen ist, aber sie haben sich schon sehr weit organisiert und es zeigt halt, dass es eine Stärke sein kann, mit 140 Nachbarinnen gemeinsam organisiert zu sein. Sie haben eine Liste an Forderungen an den Bezirk Neukölln aufgestellt, an die Bezirksverwaltung, und das hört ihr jetzt. Alles zu tun, um den Verkauf zu verhindern und den generellen Ausverkauf unserer Stadt an ImmobilienspekulantInnen einzudämmen. Wir wollen, dass die Verwaltung des Bezirks Neukölln das Vorkaufsrecht durchsetzt. Wir wollen, dass der Kaufvertrag durch einen gemeinwohlorientierten Dritten übernommen wird. Wir fordern von den PolitikerInnen des Bezirks und der Stadt Berlin, sich dafür einzusetzen, bezahlbaren Wohnraum für alle hier Lebenden langfristig sicherzustellen. Wir wollen, dass die Wohngemeinschaften im Fabrikgebäude endlich als das anerkannt werden, was sie sind, nämlich Wohnungen und kein Gewerbe. Die tatsächlichen Gewerbeeinheiten der H48 müssen erhalten bleiben und dürfen nicht durch Mieterhöhungen verdrängt werden. Wir fordern diskriminierungsfreien Zugang zu bezahlbarem Wohnraum. Generell und besonders in Zeiten einer Pandemie nehmen wir es nicht hin, dass Menschen verdrängt und zwangsgeräumt werden. Wir fordern die Umstrukturierung von Wohnraum in Gemeingüter für die tatsächliche Umsetzung des Rechts auf Wohnraum. Wir fordern die Umstrukturierung von Wohnraum in Gemeingüter für die Wir fordern die Enteignung von GroßinvestorInnen gegen Verdrängung, soziale Spaltung und für eine Stadt für alle. Unsere solidarischen Grüße gehen an die anderen bedrohten MieterInnengemeinschaften in Neukölln, wie die Donaustraße 5, die Anzengruberstraße 24, wie an alle anderen bedrohten Häuser. Es darf kein Haus weniger geben. Solidarische Grüße gehen ebenfalls an die Anarcha-Feministinnen der Liebig 34 und an das Syndikat. Beides waren über Jahrzehnte gewachsene Kiezstrukturen, die Profitinteressen weichen mussten. Vielen Dank an euch alle, dass ihr hergekommen seid, um uns zu unterstützen. Das bedeutet uns extrem viel. Vielen Dank an Lena Störfaktor und das Rattenkabinett. Vielen Dank an das Syndikat, die ANZI 24, die Donau 5, das Bündnis Zwangsräumung verhindern, Corazol, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, an die Lause. Vielen Dank an 23 Häuser sagen Nein für eure Redebeiträge. Solidarischen und bunten Kiez. Die Häuser denen, die drin wohnen, die Häuser denen, die sie brauchen. Soweit unsere Eindrücke vom organisierten Mieterinnenwiderstand aus Neukölln, aus der Hermannstraße 48. Wer genaueres darüber wissen möchte, dem sei die Webseite der Initiative, der Mieterinneninitiative empfohlen. Die heißt H48 als Zahl geschrieben, also h48bleibt.org. Cast you in shackles, where you'll never kill him. Ihr hört die Sendung Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Empfangen könnt ihr uns in Berlin auf der 88,4 und in Brandenburg, also hauptsächlich in Potsdam und einigen Teilen in der Nähe, auf der 90,7 UKW. Und es gibt natürlich auch Livestreams, zum Beispiel auf der Webseite des Freien Radios Berlin-Brandenburg, wenn ihr da auf fr-bb.org klickt. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Maroon fights two battles. Der schwarze Freiheitskämpfer und autodidaktische Historiker Russell Maroon Schultz kämpft derzeit an mindestens zwei Fronten um sein Leben. Die eine Schlacht führt der politische Gefangene seit einem Jahr gegen den Dickdarmkrebs im Stadium 4, die andere seit etwa anderthalb Monaten gegen Covid-19. Angesichts seiner Widerstandsfähigkeit, seines Einfallsreichtums und seines Kampfgeistes ist es schwer zu sagen, ob er einen dieser Kämpfe oder sogar beide bestehen wird. Der 77-Jährige befindet sich seit 1972 in den Kerkern der Gefängnisbehörde von Pennsylvania, dem Department of Corrections, kurz auch DOC. Das DOC setzt alles daran, ihm die Überlebenschancen zu verbauen, weil ihm nach der eindeutigen Krebsdiagnose weiterhin die dringend notwendige Operation verweigert wird. Während der Welle von Covid-19-Erkrankungen in den Staatsgefängnissen wurde Maroon zusammen mit 29 weiteren Gefangenen über mehrere Wochen in einer Turnhalle untergebracht, die behelfsmäßig als Krankenstation eingerichtet worden war. Wie seine Tochter Theresa berichtete, wird er inzwischen in seine Zelle zurückverlegt. Aber in der Zelle herrscht eisige Kälte und die Wärter verweigern ihm ausreichend Decken, um sich einigermaßen warm halten zu können. Doch Maroon gibt nicht auf und kämpft weiter. Menschenrechtsgruppen wie die Pennsylvania's Poor People's Campaign, die Human Rights Coalition und die Coalition to Abolish Death by Incarceration forderten in Harrisburg auf Protestkundgebung und mittels Petitionen die Freilassung aller Gefangenen, die wie Maroon an Covid-19 erkrankt sind. Maroon hat in den langen Jahrzehnten seiner Haft unzählige junge Mitgefangene im Lesen, Denken und Studieren unterrichtet. Er gehört zu den längsten eingesperrten schwarzen politischen Gefangenen in den USA. Über 30 Jahre dieser fast 5 Jahrzehnte befand er sich nachweislich in Isolationshaft. Doch trotz alledem und obwohl er inzwischen 77 Jahre alt ist, zeichnet ihn ein unvermindert scharfer Geist aus. Er war Mitglied der Black Panther Party und politischer Aktivist und ist nach wie vor ein Revolutionär. Aus meiner Zeit als Teenager und aktives Mitglied der Panthers hatte ich kaum Erinnerungen an ihn, nur das, was es in den Zeitungen über ihn zu lesen gab. Nachdem er 1972 verhaftet worden war, verfasste ich als Aktivist der Black United Liberation Front ein Solidaritätsflugblatt für ihn, in dem wir dazu aufriefen, ihm in den Knast zu schreiben. Dann tauchte er gelegentlich noch einmal in den Kurznachrichten auf, aber auch das kam immer seltener vor. So geriet sein Name allmählich in Vergessenheit. Bei uns allen, mit Ausnahme seiner Familie, die dafür sorgte, dass seine Geschichte und sein Fall wieder an die Öffentlichkeit kamen. Eine Solidaritätsbewegung fordert jetzt seine sofortige Freilassung mit einem Aufruf, in dem es heißt, Zitat: Sein tiefgründiges Verständnis der gegenwärtigen historischen Situation, seine klaren Vorschläge, wie man vorwärts schreiten kann, indem man neue politische Konzepte und Praktiken einbezieht, einschließlich aber nicht beschränkt auf Ökosozialismus, Matriarchat und Ökofeminismus, bieten wegbereitende Anregungen für alle heutigen Bewegungen, die für gesellschaftliche Veränderung kämpfen. Zitat Ende. From imprisoned nation. This is Mumia Abu. Dieser Beitrag von Mumia Abu Jamal erschien in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 18. Januar 2021 in der Tageszeitung Junge Welt. Weitere Infos über Russell Maroon Schultz gibt es auf einem Blog, der heißt russellmaroonschultz.wordpress.com. Und der Beitrag von Mumia erschien im Original am 28. Dezember 2020 auf prisonradio.org unter dem Titel Maroon Fights Two Battles. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Y'all, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. So, nachdem Insidious Disease uns hier mal eine Seelenerkundung präsentiert haben, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr diese Sendung wie auch alle anderen von Radioaktiv Berlin in unserem Podcast hören könnt. Den findet ihr auf unserem Blog radioaktivberlin.nostate.net. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.nostate.net. Und da gibt es auch noch eine Menge andere Sachen. Wir machen ja nicht nur hier auf der Frequenz Sachen, sondern auch Beiträge in den freien Radios bundesweit. Es gibt ein bisschen Social Media, wenn auch ohne Cookies und Corporate Greed dahinter. Also eher so Open Source basiert. Könnt ihr euch gerne mal anschauen und wenn es euch gefällt, natürlich auch verlinken in den Kanälen eures Vertrauens. Wir freuen uns immer, wenn ein paar Leute auf die Sendung aufmerksam werden. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar auf dem Blog hinterlassen oder in den Social Media und so weiter und so fort. Bevor wir zum Ende kommen, das letzte Wort, nämlich das hier Mumia Abu-Jamal seit vielen, vielen Jahren in dieser Sendung hat, der gefangene Radiojournalist aus den USA, möchte ich noch darauf hinweisen, jetzt gleich folgt eine Sondersendung, eine spezielle Sendung. Danach um 18 Uhr haben wir hier die Berliner Runde mit aktuellen politischen und kulturellen Themen aus dem Ballungsraum Berlin-Potsdam. Und um 19 Uhr, die Kolleginnen und Kollegen von Wir holen uns den Kiez zurück, bereits mit ihrer 102. Ausgabe heute. Und die haben Aktuelles zur Berliner Mietenpolitik und auch zu antirassistischen Themen. Also ähnlich auch wie in dieser Sendung, aber die blicken nochmal von einem etwas anderen Blickwinkel oft drauf als wir. Wir lassen ja eher Leute zu Wort kommen, während die Leute, die den Kiez zurückholen, oft auch sehr analytisch berichten. Beides bestimmt eine sinnvolle Ergänzung. Okay, jetzt gleich kommt hier Mumia. Ich verabschiede mich schon mal, sage Tschüss, bis in 2 Wochen bin ich hier wieder auf dem Sender unterwegs. Hoffe, ich treffe euch da wieder. Ansonsten macht's gut und tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. I'm not in control. I'm not in control. I can't move, I can't think, I can't sleep, I can't live, I can't breathe! I need to breathe! I need to breathe!